Ich stand mit einer kleinen Gruppe auf dem Soldatenfriedhof am Berghang, mit Blick auf die Stadt und den Elbrus und die weite Kette der Kaukasusberge. Ein schwerer Lastwagen rollte heran, mit den Toten aus den Lazaretten. Die Leichen nur in Zeltplanen gehüllt, halbnackt die meisten, in beschmutzter Unterwäsche, mit durchgebluteten Verbänden. Gefangene Russen luden ab, trugen Leiche für Leiche ans Massengrab. Die Zeltplane umgewendet, der Tote in die Grube, die Plane zurück auf den Lastwagen. Ein Tuch war mit einzelnen Gliedmaßen gefüllt, die von den Amputationen stammten. Ein Feldgeistlicher kam und das Kommando trat an. Ich hob die Hand an den Mützenrand, während der Geistliche ein kurzes Gebet sprach und dann dreimal Erde in die Grube warf.